van de troepen maar in sternen klaar. Südlicher Himmel voller Glanz über uns war, wie wunderbar die duftende Blüten brach und immer war. Träumst du vom Glück, willst du zurück, musst du vergehen, weil du gesehen, wie wunderbar sie war. Sag mich fort, Frühlingsfantasie, weißt ja, wohin ich möchte. Kennst den Ort und verrätst ihn nie, wirkst ihn im Traum der Nächte. Wie schön bist du, bezaubernde Tropennacht, den Sternen klar. Südlicher Himmel voller Glanz über uns war, wie wunderbar die duftende Blüten brach und träumst du vom Glück, willst du zurück, musst du vergehen, weil du gesehen, wie wunderbar sie war. Duftende Blüten brach und immer da. Träumst du vom Glück, bist du zurück, musst du vergehen, weil du gesehen, wie wunderbar sie war.